Der stellvertretende Vorsitzende des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVRK Zhe, der als Leiter der hochrangigen Delegation der DEVRK die 31. Olympischen Spiele besucht, führte am 5. August mit dem provisorischen Präsidenten der Föderativen Republik Brasilien, Michel Temer, ein Gespräch. Der Delegationsleiter der DEVRK übermittelte dem provisorischen Präsidenten die warmen Grüße vom Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVRK, Kim Jong-un. Der Gastgeber stattete dafür seinen tiefen Dank ab und bat den Delegationsleiter darum, dem Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVRK Kim Jong-un seine herzlichsten Grüße zu entbeten. Chaeryong-hae verwies darauf, dass die Koreaner unter der Führung der Partei der Arbeit Koreas einen dynamischen Kampf für die Durchsetzung der Beschlüsse des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas führen und äußerte den Standpunkt der Regierung der DEVRK, die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit mit Brasilien zu entwickeln. Der brasilianische Staatschef betonte, dass die Regierung Brasiliens die Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zur DEVRK weiter ausbauen werde. An demselben Tag traf sich der Delegationsleiter der DEVRK mit den Staatsführern der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik San Marino und den Vizepräsidenten der Republik Angola, der Republik Äquatorialguinea und der Republik Sambia.